im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt, das ist mir peinlich. Was ist euch an euch peinlich und was ist euch an anderen Personen peinlich? Zum Beispiel schämt ihr euch für euren Körper, vielleicht eure Vergangenheit, vielleicht für gewisse Taten, die ihr zu verantworten habt, oder vielleicht schämt ihr euch auch für euren Job. Oder sind euch Menschen in eurer Umgebung peinlich? Vielleicht euer Freund, eure Freundin. Vielleicht hat euer Freund Schweißfüße und er wäscht sich nie. Vielleicht sind euch eure Kinder peinlich, eure Eltern. Wir hatten mal den Fall hier in der Sendung, da erzählte eine etwas, ich glaube, 50, 55-jährige Frau, dass ihr Sohn sagt, er würde sich für die Mutter schämen, weil die Mutter eine einfache Frau ist. Was ja sehr schlimm ist, wenn ein Sohn so etwas über die Mutter sagt. Also, peinlich. Das ist mir peinlich. Wenn ihr mir etwas erzählen wollt zu diesem Thema, sehr gerne. Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Bitte unbedingt die Telefonnummer reinschreiben und bitte nicht zu lang werden in der Mail, damit meine Kollegen das relativ schnell und zügig dann bearbeiten können. Der erste Anrufer heute Nacht ist Patrick. Patrick ist 18. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Patrick. Was ist dir peinlich? Ja, das Peinliche bei mir ist, dass ich schon extrem Fußfetisch habe. Ja. Das habe ich halt so mit 16 Jahren so entdeckt. Was also, heißt das konkret, Fußfetisch? Du stehst auf Füße, richtig. Von Frauen oder von Männern? Nee, nur von Frauen. Von Frauen, ja. Richtig. Wie hast du das mit 16, ist ja relativ früh, wie hast du das entdeckt? Ja, ich habe das entdeckt, ich war bei meiner allerbesten Freundin damals. Und ich saß dann halt bei ihr und dann haben wir halt so ein bisschen geredet, halt auch über allgemeine Themen so. Ja. Und dann hat die mich halt irgendwann gefragt so, wie ich eigentlich so drauf bin, wie ich ticke und allgemein. Ja, eine allgemeine Frage. Wie bist du, wie tickst du so? Ja, und dann habe ich halt gefragt, ja, wie soll ich ticken? Und meinte, ja, so halt auch im sexuellen Leben, sag ich. Ja. Ach so. Ja. Das weiß ich so genau gar nicht. Das müsste ich jetzt mal irgendwie herausfinden. Das können wir gerne machen. Und dann hat sie irgendwann angefangen und alles war halt normal. Und dann fing sie auf einmal an mit ihren Füßen so mein Bein hoch und auch so langsam Richtung Intimbereich und dann habe ich gemerkt, dass das so eine Sache ist, auf die ich mega stehe. Und als ich ihr das dann sagen musste, förmlich, weil sie das dann halt auch wirklich gesehen hat, wie ich dann auch reagiert habe, da ist sie voll Tränen im Lachen ausgebrochen. Das war ja, da habe ich darüber gelacht, dass ich das hab. So auch. Wie alt war sie? Sie war genauso alt wie ich, also auch 16 da. Die ist in Lachen ausgebrochen. Das war aber dann nicht eine schöne Situation für dich. Richtig, das war überhaupt nicht schön für mich, weil ich kann ja nichts dafür. So, es ist halt, darauf stehe ich halt. Ja. Sie hat mich halt tierisch dafür ausgelacht. Finde ich auch völlig albern von dem Mädchen. Ja. Was gibt's da zu lachen? Ja, eben. Das ist eben das, was ich mich auch gefragt habe. So, die hat mich einfach nur noch ausgelacht. Von vorne bis hinten. So, da warst du erstmal verunsichert. Richtig, da war ich dann verunsichert. Da wusste ich nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Wie ist die Situation denn dann weitergelaufen? Die Situation ist dann so weitergelaufen, dass ich erstmal versucht habe, das zu verdrängen, das überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe dann halt ganz normal weiter versucht, Mädchen kennenzulernen und dann habe ich denen das irgendwann auch erzählt. Ja, nee, ich meine die Situation mit dieser ersten. Ach so, ja, das ist dann so weitergegangen, dass ich gesagt habe, wenn sie das nicht respektiert, wie ich so bin, dann soll sie halt weggehen und das hat sie dann auch gemacht. Oh, da warst du aber schon sehr selbstbewusst mit 16 Jahren, das zu sagen. Ja, weil mich das stört, also wenn Sachen passieren, die mich halt angreifen, ja, die mir auch halt dann peinlich sind, dann reagiere ich halt auch sofort und ja, dann habe ich auch sofort die Reißleine gezogen. Gute Reaktion. Und da ist dann weiter nichts zwischen euch beiden gelaufen an dem Abend? An dem Abend nichts mehr, weil ich bin rot angelaufen erstens, weil es mir richtig peinlich war, dass sie richtig darüber gelacht hat und dann auch, weil es mir damit doof ging. Und dann bin ich einfach nur nach Hause oder beziehungsweise erstmal durch die ganzen Straßen, hab erstmal überlegt und nachgedacht und alles und dann. Nach dem Motto, bin ich pervers? Richtig, erstmal so, ja. So, dass dieses perverses Fühlen und dann habe ich mir gesagt, habe ich immer dieses Bild auch wieder vor Augen gehabt, so wie sie dann gelacht hat darüber. Mhm. So, nun sind 2 Jahre vergangen. Ich gehe davon aus, dass du ein bisschen probiert hast. Richtig. Was ist so passiert? Ja, ich habe halt natürlich weiter versucht, Mädchen kennenzulernen. Mhm. Alles ist darauf hinausgelaufen halt auch, dass ich denen das irgendwann sagen musste, weil sie haben halt immer nachgebohrt und dann immer versucht herauszufinden, wie ist das alles so und ja, dann musste ich denen das halt immer sagen und jedes Mal brach halt Gelächter aus. Nein, jedes Mal? Jedes Mal hieß es, wie kann sowas sein, wie ist sowas, warum ist das so und es ist mehr immer so ein hämisches Ding gewesen, die haben halt immer so genau nachgefragt und ich dann versucht, damit immer so ein bisschen weiter runterzumachen. Das heißt, bis heute hast du noch keine Frau getroffen, die das respektiert? Nicht wirklich, genau. Also die eine hat es dann mal gemacht, auch im sexuellen Leben, weil sie mir einfach nun was Gutes tun wollte damit und ist dann einfach ja abgehauen quasi. Also sie hat es versucht. Und vielleicht liegt es daran, dass die Mädels noch relativ jung sind, mit denen du da Kontakt hattest, dass etwas ältere Mädels, etwas junge Frauen dann, dass die eher schon Erfahrungen haben und ja damit umgehen können. Was fasziniert dich denn so an Frauenfüßen? Das ist einfach so die Art, dass, wie sich das halt auch anfühlt, so auch gerade beim Liebesleben und alles. Mhm. Und halt, das erregt mich einfach so auch, weil es ist halt für mich so ein Punkt, wo ich, das gehört für mich voll zum sexuellen Leben halt auch dazu. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich halt sage, das mag ich halt und das finde ich an einer Frau toll. Ja. Wie weit geht die Fantasie, die Füße zu küssen, zu lecken? Na, zu küssen, definitiv. Sie halt auch zu spüren, an den Beinen, im Intimbereich auch. Mhm. Und das macht ja nichts aus, wenn die Füße mal vielleicht nicht so ganz sauber sind und eine gewisse Geruchs... Ja, sie sollten schon gepflegt sein sie in sollten dem Moment. Sein. Also sie sollten nicht wirklich irgendwie riechen oder so. Hast du das deinen Freunden erzählt, dass du auf sowas stehst? Also es ist halt, einem Kollegen habe ich es erzählt, ja, ist ein sehr guter Kollege von mir, dem kann ich eigentlich auch alles erzählen. Mhm. Das war der Erste, der es eigentlich auch so hingenommen hat, der das halt auch gefragt hat, wie das wirklich ist, ohne dabei irgendwas zu machen. Mhm. Und dann gab es halt eine größere Gruppe damals von Freunden, mit denen ich zusammen irgendwo mal stand und dann fiel das Thema und dann bin ich sofort rot angelaufen, weil es mir halt auch, wie gesagt, wieder peinlich war, dass das Thema angesprochen wurde. Wussten die das denn von dir und haben die dich irgendwie gehänselt deshalb? Sie haben es wohl irgendwo indirekt mal mitgekriegt und dann ging das halt los und dann wurde ich halt schon richtig rot im Gesicht, weil es einfach richtig peinlich war und dann haben sie sich darüber unterhalten und dann musste ich das da wieder... Also Patrick, ich finde, das muss dir überhaupt nicht peinlich sein. Du glaubst gar nicht oder wir haben wahrscheinlich alle gar keine Vorstellung, wie viele Menschen diesen Fetisch haben. Mhm. Und die meisten sprechen da nicht drüber, weil es schon ein bisschen peinlich ist. Es gibt schlimmere Sachen, wo man sich mehr für schämen muss. Letztendlich ist das Kleinkram. Also wenn das dein Ding ist, wenn das zu deiner Sexualität dazugehört, so what, das ist dein Ding, mach es, genieß es. Und ich wünsche dir sehr, dass du eine Frau findest, die das mitmacht und das vielleicht auch genießen kann, wenn du ihre Füße verwöhnst. Ja, ich versuche halt. Ich weiß halt nur noch nicht so genau, wie ich da rangehen soll. Ich denke, das werde ich irgendwie schon rausfinden. Irgendwie wird's gehen, ja. Das heißt, du bist im Moment solo? Genau, also ich habe im Moment, will ich eine kennenlernen auch. Mhm. Hier habe ich das dann nicht erzählt, aber sie ist bisher eigentlich auch schon ziemlich offen mir gegenüber. Ja. Und da hoffe ich, dass das vielleicht da mal endlich dann soweit ist, dass das nicht mehr in diesem Gelächter aus... Ich wünsche es dir sehr, weil das ist wirklich eine blöde Situation, wenn man dann irgendwie sowas gesteht oder erzählt und dann kriegt man ein schallendes Gelächter entgegen. Mhm. Das ist schon Bescheid. Aber das diskreditiert die Frauen, nicht dich. Du bist völlig in Ordnung. Das ist alles gut. Patrick, danke, dass du uns erzählt hast und ich drücke dir die Daumen, dass du eine Frau findest, die das mitmacht und die das alles gut klar, findet. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht peinlich. Das ist mir peinlich. Was ist euch peinlich? Für was schämt ihr euch? Scham und Peinlichkeit hängen ja oftmals sehr eng beieinander. Vielleicht sind euch auch Menschen in eurer Umgebung peinlich. Vielleicht ist euch peinlich euer Beruf. Das kann ja auch sein, oder eure Vergangenheit, etwas Bestimmtes, was ihr gemacht habt. 0800 220 5050. Und ich bin jetzt verbunden mit der Elke. Die Elke ist 58. Guten Morgen, Elke. Sie schweigt. Hallo, Elke. Hallo, Elke. Ja. So, man muss nur ein bisschen lauter werden, dann reagieren, die Elkes. Ja, hallo, hier ist die Elke aus Cottbus. Das ist sehr schön, aus dem schönen Cottbus. Ja. Elke, du hast angerufen zum Thema, das ist mir peinlich. Was ist dir peinlich? Ja, ich habe wahnsinnige Ödeme an den Oberarmen. Meine Oberarme sind 3,5 mal so dick wie meine Unterarme. Ich habe ganz schlanke Beine und bin attraktiv und das macht mich fertig. Und nur die Oberarme? Ja, die Oberarme. Wie genau sehen diese? Ich war schon 30 Mal zur Lymphdrainage, dreimal zur Kur. Und die Lymphdrainage so hier hat mir gar nicht geholfen. Ich hatte mir auch beim Orthopäden so ein Oberteil, so wie die Gummistrümpfe, anfertigen lassen. Kann ich gar nicht anziehen. Da stoppt mir der ganze Oberarm ab, weil das so eng ist. Beschreib mir doch mal diese Ödeme, wie... Wenn du auf nackter Haut, also nicht, wenn du nichts anhast, wie sehen diese Oberarme aus? Erstmal sehr dick, wie du es beschrieben ganz hast? Dick, ja, das ist eine Wassereinlagerung. Die Lymphdrüsen gehen ja durch den ganzen Körper. Ja. Und bei mir hat sich das in den Oberarmen, das ist erblich, meine Mutti hatte das auch. Sind die Oberarme auch verfärbt? Nee, verfärbt sind sie nicht. Also eine ganz normale Hautfarbe, nur ganz dick mit Wasser gefüllt. Ja, ja. Und der Unterarm ist normal? Der ist ganz normal, der ist ganz schlank. Das ist ja kurios. Du bist 58, wie lange hast du das schon? Ja, es fing an, früher hatte ich ganz dünne Arme. Und es fing an mit 40. Ah. Und mit 48 kam ich in die Wechseljahre. Ja. Und von da an wurde es, also jedes Jahr möchte ich sagen, immer, immer schlimmer. Was kann man jetzt dagegen tun? Tja, die Krankenkasse. Mein Arzt hatte so ein Komplett aufgesetzt. Dann bin ich zum Psychiater. Der sollte auch noch was schreiben. Ich weiß nicht, was er darin geschrieben hat. Jedenfalls die Krankenkasse hat abgelehnt und hat gesagt, das wäre meine Sache. Es wäre eine Schönheitsoperation, die ich selbst bezahlen müsste. Ach so, man könnte ich operieren. Ich kann ja 12.000 Euro leihen. Ja, könnte das operieren? Ja. Wie macht man das? Schneidet man das einfach aus und lässt das Wasser rauslaufen oder wie? Nee, da stecken sie wohl irgendwelche Kanülen in die Arme und pumpen das raus. Und dann kommt es nie wieder. Dann kommt es nie wieder? Nee. Das Ganze ist kostet... so wie, als wenn sie bei anderen Fettabsaugung. Verstehe. Bei mir ist aber dann nur Wasser. Und es gibt nur die Möglichkeit, um das endgültig loszukriegen. Ja, ja, so sagten sie mir das, als ich zur Kur war. Das Ganze kostet 12.000 Euro. Ich habe eine deutliche Besserung gemerkt. Die haben das 5-mal am Tag gemacht. Und als ich nach Hause gekommen bin, war alles weg, waren die Arme ganz normal. Aber nach ein paar Monaten hatte sich das alles wieder gefüllt. Tut das weh? Ja, spannend unwahrscheinlich. Und mein Nacken ist immer total verspannt und hinten den Rücken runter, weil das ist ja unheimlich schwer. Das sind bestimmt 5 Kilo, wenn nicht noch mehr, die ich an Armen. Wenn du sagst. Und ich bin Friseurmeisterin, habe immer die Arme nach oben. Also wenn ich aus dem Laden komme, ich bin fix und alle. Wenn du sagst, die Oberarme sehen aus wie deine Oberschenkel. Ach, die sind noch dicker. Ach, noch dicker. Ich habe ganz dünne Beine. Dann kann ich mir das ja vage vorstellen, wie das aussieht. Naja, ich kaschiere das immer. Ich bin eine attraktive Frau. Ich lasse mir meine Kleidung nähen. Oder du hast weite Kleidung dann. Mit Flügelarm an. So was, und stecke mir oben dann Schulterpolsterin. Ich habe dann ein wahnsinniges Kreuz. Die haben schon gefragt, ob ich Leistungssport mache. Aber somit kaschiere ich das ein bisschen. Wenn man gar nichts machen würde, also keine Drainagen und weiß ich was, besteht die Gefahr, dass ein wirklicher gesundheitlicher Schaden dann entsteht? Ja, ja. Was würde dann passieren? Tja, weiß ich auch nicht. Aber sicherlich würde das auf die Lunge und Herz, auf die inneren Gefäße drücken. Dann kann ich nicht verstehen, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Auch nicht. Das wäre einmal Geld im Überfluss und lassen den Menschen leiden. Das wäre eine einmalige Ausgabe und du wärst gesund. So ist es. Und du hättest eine seelische und psychische Belastung weniger. Ja. Ja, aber so sind die Krankenkassen. Es ist immer wieder, und hier habe ich es 1000 Mal schon gehört, so absurde Sachen. Ja, ich gehe nicht schwimmen, weil ich denke, jeder glotzt und sagt, oh, die fette Oberarme, die sieht ja unmöglich aus. Wie machst du es denn im Sommer, wenn es ganz heiß ist? Da gehe ich zu meinen Freunden, die haben einen Swimmingpool und da gehe ich dahin. Ich gehe gar nicht an den Strand. Na gut, aber du bist Friseurmeisterin. Ich war in Malediven, ich bin zum Strand mit einem Handtuch. Hab das Handtuch halb mit ins Wasser genommen, hab's dann rausgeschmissen und dann bin ich schnell gerannt, hab mir das wieder übergeworfen. Du bist Friseurmeisterin. Ja, du bist Friseurmeisterin, sagst du. Wenn es ganz heiß ist im Sommer, kannst du ja nicht mit Blusen arbeiten. Ich muss mir immer eine Jacke überziehen. Selbst im Sommer. Ich kaufe mir dann so eine dünne Leinenjacke und ziehe die dann an. Bist du in einer Beziehung? Ja. Was sagt dein Freund? Ich hatte einen Mann, mit dem war ich 32 Jahre zusammen, der hatte Kehlkopfkrebs und da war der ganze Körper verkrebst. Nach 7 Jahren hatte ich meine Jugendliebe geheiratet. Der ist ins Bad umgefallen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Gehirnbluten, 9 Wochen Koma und ist mir dann leider Gottes auch verstorben. Und vorhin Monat habe ich einen ganz lieben Partner kennengelernt. Mhm. Wir haben uns am Wochenende verlobt und wollen im Sommer dann heiraten. Ja, das ist doch toll. Das heißt, hat mich auch alles so runtergezogen, da war ich auch nervlich. Ja. Die ganze Zeit, aber jetzt habe ich jemanden. Aber das heißt ja, Elke, du hast diesen Mann kennengelernt mit den dicken Oberarmen und der akzeptiert der dich so. Er hat gesagt, ihn stört's nicht. Ja. Sagt er, wenn du schielen würdest oder eine schiefe Nase, wäre es viel schlimmer. Aber ich sage aber, ich schäme mich auszuziehen. Mir ist das total unangenehm. Das heißt, du bist in intimen Situationen eher verkrampft. Ja, total. Verstehe ich. Kann ich mir gut vorstellen. So, das heißt, wenn die Krankenkasse so betonmäßig sich da verhält, heißt das, du musst sparen auf diese OP. Wahrscheinlich. Ja. Also Elke, ich finde, ich kann verstehen, dass dir das peinlich ist, aber ich finde, es dürfte dir nicht peinlich sein. Da muss jeder Mensch ja Verständnis für haben. Aber die Menschen gucken dann halt, die glotzen. Ne? Ja. Die haben, wer das nicht selber hat, die haben dafür kein Verständnis. Und dann gibt's noch einen dummen Spruch unter Umständen. Ja, genau. Ja. Und das tut unwahrscheinlich weh. Das glaube ich. So, dann wünsche ich dir, dass du, dass irgendwie Geld herkommt und du schnell dich operieren lassen kannst. Ja. Das wird eine Erleichterung werden dann. Genau. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Elke. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Ciao. Und schon geht's weiter mit Daniel, 22. Guten Morgen, Daniel. Ja, guten Morgen. Hallo Daniel. Hallo. Du hast dich auch zum Thema peinlich gemeldet. Ja, also ich habe eine extreme Körperbehaarung und dazu noch extremes Übergewicht. Ja, fangen wir mit dem Übergewicht an. Wie groß bist du und wie viel wiegst du? Also circa 1,80 und um die 120 Kilo. Ja, und beschreib mal die Körperbehaarung an deinem Körper. Wenn du jetzt in der Badehose vor mir stehen würdest, von mir ist auch nackt, wie was würde ich sehen? Also ich habe mal einen Spruch gehört von einer Frau, wo ich mich beim Sport mal umgezogen hatte, wo ich mit dem Sport anfangen wollte. Also was heißt von einer Frau? Das ist so eine Gemeinschaftskabine gewesen. Mhm. Die sagte mir, ich hätte eine Strumpfhose am Oberkörper, also so in dem Sinne. So dicht behaart? Ja. Also eine dunkle Strumpfhose? Oder wie meinst du das? Ja, so halt, sah aus wie, sie sagte, was hat, also so, ich glaube, sie hat mich versucht fertig zu machen, was hat er denn für eine Strumpfhose auf seinem am Oberkörper? Ja, was natürlich so ungeheuerlich ist, das zu sagen. Das heißt im Klartext, der ganze Körper ist überall behaart. Ist das so? Ja, also es gibt eigentlich, also es hört am Unterkörper auf, also der Unterkörper ist relativ unbehaart, also nur leicht behaart. Was heißt Unterkörper? Der Schambereich ist nicht sehr behaart? Eher normal. Also ich würde ihn halt normal einschätzen. Und die Beine auch eher normal? Ja, eigentlich eher normal. Und es geht dann ab Bauch nach oben? Ab Bauch nach oben, ja. Ach, das ist ja sonderbar. Der Rücken auch? Ja, der Rücken vor allem. Der Rücken komplett behaart? Ja. Arme? Wie sehen die Arme aus? Also bis zur Hand ist es auch sehr behaart. Die Hand ist unbehaart. Wie ist die Behaarung in deinem Gesicht? Hast du einen starken Bartwuchs auch? Ja, also ich habe zwar nicht so eine dichte Behaarung, aber die Haare gehen fast bis zum Auge. Also die fangen unter dem Auge sozusagen an, also direkt an den Wangenknochen. Jetzt hast du ja gerade schon die eine Reaktion mit der Strumpfhose von der Frau erzählt. Wie sind denn sonst noch so die Reaktionen der Leute auf dich? Ja, also ich habe zum Glück, also ich habe mir... Mein Freundeskreis ist eher, ich sag mal, südländisch, sind viele Italiener dabei und auch türkische Freunde habe ich und die sind ja auch relativ behaart, sag ich mal, also behaart in Anführungsstrichen. Mhm. Im Gegensatz zu mir zwar eher weniger, aber mit denen fühle ich mich, sag ich mal, noch wohl, aber die akzeptieren das. Bitte? Die akzeptieren das eher. Ja, genau. Also die lachen darüber nicht. Also ich hatte Freunde, die relativ unbehaart waren und ja, wenn wir dann mal irgendwie zusammen was gemacht haben, da Witze gemacht wurden, war ich dann halt, ich sag mal, habe mich schon fast gefühlt wie so ein Mobbingopfer. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann machen sie wahrscheinlich auch noch Witze über dein Übergewicht. Ja, das ging noch, weil da waren auch einige von denen, sind auch relativ so. Dicker, waren halt nicht so wie ich. Ich bin eher der, bei dem sich alles auf den Bauch verlagert hat. Nun hat die Elke... die Beine. Ja, die Beine nicht so. Doch, ja. Hauptsächlich Bauch und Beine. Also ich habe zwar jetzt nicht so wie manche andere Brüste wie eine Frau durch dieses Fett, aber ein Bauch wie ein... Ja, sieht aus, als wenn da eine Riesenwassermelone an meinem Bauch wäre, sag ich mal. Wie lange bist du denn schon so dick? Seit ich 15, 16 bin. Also es wird kontinuierlich schlimmer und ja, fing halt plötzlich an mit dem Übergewicht. Na, plötzlich fängt das nicht an. Das entwickelt sich ja. Man ist ja nicht von heute auf morgen dick. Wie kommt das denn? Hast du eine Idee? Isst du so viel? Ja, wahrscheinlich schon. In der Pubertät, da war ich eher schmächtig und meine Eltern wollten mich eigentlich, wie sagt man das, misten oder was sagt man da? Mästen, sagt man. Ja, mästen. Ja. Und die wollten halt, dass ich etwas zunehme, damit ich, weil wir halt in unserem Familienkreis sind alle etwas kräftiger, halt nicht dick, sondern eher kräftig im Sinne von trainierter. Mhm. Ja, und dann wollten die halt auch, dass ich etwas zunehme und ein bisschen stabiler aussehe, weil ich echt war wie so ein Knochen, so ein Knochengerüst. Und ja, dann kam es halt dazu, dass ich das Essen... Da haben die dich vollgefüttert. Ja, und dann, wo die halt gesagt haben, stopp, jetzt mal genug, gefiel mir das Essen so sehr, dass ich das... Das ist ja auch ein Ding, dass deine Eltern dich quasi dahin gedrückt haben und du dann selbst davon nicht weggekommen bist. Ja, also die haben ja auch eine, also versucht zu helfen mit Akupunkturtherapien oder Hypnosen, dass davon, also von diesem Übergewicht irgendwie wegzukommen, aber es klappt bei mir nicht. Daniel, nochmal zu der Behaarung, wobei das ja bei dir kombiniert ist mit dem Übergewicht. Die Vorrednerin, hat ja gerade erzählt, dass sie sehr ungern sich in der Öffentlichkeit zeigt, in ein Schwimmbad nicht geht und so weiter. Nee, also, du hast gerade von einem Schwimmbad gesprochen, aber wie ist das bei dir? Beim Sport. Ach so. Wie ist das denn im Sommer? Traust du dich raus in die Badeanstalt oder an den See, ans Meer? Nee, auf keinen Fall. Nee, also wir haben hier in der Nähe einen Silbersee, also im Ruhrgebiet ist das. Ja. Und da gehen die Freunde fast jeden Tag im Sommer. Und also bei mir, wenn ich allein dran denken würde, dass ich da hin müsste, da zittern die Knie schon, sag ich mal. Was machst du beruflich? Ich arbeite bei der DHL. Ach so. Ja. Und hauptsächlich nachts. Hauptsächlich nachts, also dann können wir uns hier die Hand reichen. Warum hauptsächlich nachts? Ist das Zufall? Nee, ich habe mir das so ausgesucht, weil ich, ich habe da auch erfahrungsgemäß, also anfangs habe ich tagsüber gearbeitet, da waren halt auch viele Frauen. Mhm. Und mir war das halt unangenehm, dass sie mich alle angegafft haben wegen meines Gewichts. Ach so. Und da habe ich darauf bestanden, dass ich nachts arbeiten möchte. Das heißt, wegen der Sache, die dir so peinlich ist, hast du sogar jetzt dich für die Nachtschicht entschieden? Ja, genau. Also da sind auch hauptsächlich nur Männer und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die zwar hinterm Rücken reden, aber irgendwann direkt reden. Bei einem eher normal sind. Bist du in einer Beziehung? Nee, leider nicht. Hattest du schon mal eine Beziehung? Also kann man nicht so nennen, war mit 13, 14. Ja. Hat das damit zu tun, sicherlich, oder? Ich denke auch. Also, die haben gar kein Interesse an mir. Mhm. Hattest du schon mal Sex, wenn ich fragen darf? Ich hatte es, also direkt nicht, eher, als ich das so, also mal, ich war mal bei einer Prostituierten, aber es kam nicht zu dem, also, zu dem Verkehr. Hatte ich das zu sehr abgeturnt da, oder warum? Ich habe mich eher geschämt. Ach, auch sogar vor der Prostituierten, wo du da Geld hinzahlst und sie eine Dienstleistung zu bringen hat? Die hat sich über mich lustig gemacht. Selbst die hat sich lustig gemacht? Das ist ja heftig. Ja, die hat mich erst angeguckt und hat dabei gegrinst und also sie konnte sowieso irgendwie schlechtes Deutsch und hat irgendwas gestrafelt. Und da habe ich mich beleidigt gefühlt und bin gegangen. Ich hoffe, du hast nichts gezahlt. Nee, nein. Also ich war auch mit Freunden da. So, du bist 22 Jahre alt. Du bist ein netter Kerl, so wie ich dich vom Sprechen empfinde. Da muss ja was passieren. das ist ja jetzt kein Lebensschicksal, dass du die nächsten 60 Jahre 120 oder noch mehr Kilo wiegst. Ja, was soll ich, also ich weiß gar nicht, was ich da tun soll. Ja, also Daniel, ich meine, wie viele Leute schaffen es, vom Gewicht runterzukommen? Ich bin ja kein großer Befürworter der ganzen Diätprogramme, sondern einfach des extrem wenig Essens. Da schafft man das. Es ist eine Frage der Disziplin. Ich habe mal mit einer Diät versucht, aber da wurde ich zum einen sehr aggressiv und hatte Depressionen. Mach dir einen Ernährungsplan, streiche alles runter, was extrem fetthaltig und zuckerhaltig ist, trink nur noch Wasser, gönn dir mal ab und zu was, du sollst ja auch ein bisschen schön haben. Ich kann dir jetzt keine Ernährungstipps geben, aber ich sag dir nur, du musst was machen. Wenn du das Übergewicht schon mal verloren hast, ist die Behaarung nur noch ein halbes Problem. Das ist dann gar nicht mehr so schlimm. Da kann man ja auch noch was machen. Das kann man ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, epilieren lassen oder rausziehen lassen, auch auf dem Rücken und so. Außerdem ein bisschen Haare ist ja auch gar nicht so unmännlich. Aber das ist ja schon dann wieder eine kostenspielige Sache, oder? Wenn ich das, die Behaarung entfernen lassen würde. Wir sind noch nicht bei der Behaarung. Ich finde, du solltest den ersten Schritt machen, dass du von dem Übergewicht runterkommst. Du wirst dich wie neugeboren fühlen, wenn du 40 Kilo runter hast. Wenn du das geschafft hast, hast du so ein Erfolgserlebnis, dass du schon irgendwie kluge Schritte finden wirst, mit der Behaarung zurechtzukommen. Da kannst du dich schlau machen im Internet, da gibt es mittlerweile viele Seiten und Foren, die dich da beraten. Aber das Übergewicht ist das Problem erstmal. Das darfst du nicht so hinnehmen, Mensch, du bist 22 Jahre alt. Ja, also das macht mir schon Mut, dass du mir das zusprichst, aber irgendwie macht mir das auch wieder schlechte Laune, weil... Du sagst ja, dass ich dann aufs Essen verzichten soll. Ja, du musst ein bisschen verzichten. Das ist nun mal der Preis der ganzen Angelegenheit. Aber dafür kriegst du hinterher ein Bombenerfolgserlebnis, dass du dünner bist, dass du das Gefühl hast, ich habe das geschafft. Und du kriegst gute Rückmeldungen von den Leuten, von Frauen, von allen. Ja, ich weiß, diese Erfolge habe ich auch bei Facebook mal gesehen, bei diesen Posts, wo immer was geliked wird, da diese Vorher- und Nachher-Bilder. Mhm. Da träume ich auch immer von, aber wenn ich daran denke, dass ich das auf das Essen verzichten soll, dann... Daniel, aber nur so geht es. Nur so geht es. Alles geht nicht. Du kannst ja nicht die Wampe voll futtern und hoffen, dabei dünn zu werden. Das läuft nicht. Aber dann ist das doch kein Leben mehr dann, wenn man wenig isst. Also. Die erste Zeit ist das hart, da gebe ich dir recht. Deswegen sollst du es auch nicht zu radikal machen. Du kannst ja auch ab und zu mal was gönnen, aber du kannst die krassen Sachen schon mal vom Ernährungsplan runterstreichen. Das weißt du doch alles, was wirklich hochkalorienhaltig ist. Disziplin. Weißt du, du machst es dir so ein bisschen bequem. Du ziehst dich zurück. Du arbeitest schon nachts wegen deiner Peinlichkeiten, für die du dich schämst. Und aus Frust isst du dann noch mehr. Und das ist ein Teufelskreis, in dem du da drin steckst. Da musst du raus. Du musst ins Leben. Du musst Sachen machen. Auch Sexualität erleben. Ja. Daniel, ich will dir jetzt ich will dich nicht in schlechte Stimmung bringen. Ich gebe dir jetzt immer nochmal meinen Psychologen. Vielleicht kann der dir auch noch ganz freundlich einen Tipp geben. Damit Domian, ich dachte, du kannst mir helfen. Ja, ich kann dir nicht mehr sagen, als was ich gerade gesagt habe. Mehr geht nicht. Das hat mir Mut gemacht, aber irgendwie kommt mir das vor, als wenn du jetzt gegen mich bist. Also. Nein, Mensch, ich bin doch für dich. Ich will doch, dass es dir gut geht. Ja, aber du redest schon wie meine Mutter. Also ja, tut mir leid. Ich würde auch so reden, wenn du mein bester Freund wärst, würde ich jetzt genau so sagen. Weil es mir daran liegen würde, dass du ein gutes Leben führst. Und im Moment bist du ja nicht glücklich mit deinem Leben. Ja, du hast recht. Sollen wir dich nochmal anrufen oder reicht's so? Das reicht, danke. Also ich bedanke mich bei dir, Domian. Daniel, alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Dir auch. Danke, tschüss. 0800 220 5050 1:30 haben wir. Peinlich ist das Thema. Was ist euch peinlich an euch? Was ist euch peinlich an anderen Leuten? Für was schämt ihr euch? Bezogen auf eure Person. Für was schämt ihr euch vielleicht bezogen auf andere Personen? Hier ist Marco. Marco ist 23. Guten Morgen, Marco. Hallo, Domian. Hallo, Marco. Ja, ja. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, was ist dir peinlich? Ja, als erstes muss ich kurz sagen, viel Glück der der vor mir angerufen hat. Und auch nochmal vielen Dank an dein Team halt, dass ja. auch eine super Arbeit da ist. Dankeschön. Und ja, was du eben so schön sagte, von wegen peinlich und sich schämen, ist ja relativ nah beieinander halt. Ja. Und ich muss eher sagen, ich habe meinen Kollegen gesagt, dass ich mich eher schäme halt, als was mir peinlich ist. Mhm. Und zwar, ich bin, ja, wenn man so sagen möchte, alkoholabhängig. Mhm. Und ja, ich habe ganz kurz, vielleicht zu meiner Geschichte halt, ich habe mit 19 Schulabschluss gemacht und dann halt direkt eigentlich quasi eine Entgiftung und dann ein Jahr später eine Therapie und anderthalb Jahre dann trocken und Schulabschluss, Abitur? Abitur, genau. Abitur. Ja. Und dann direkt eine Entgiftung? Das heißt, du hast während der nicht direkt, ich habe 2010 Abitur gemacht und dann halt also ungefähr ein Jahr danach, also mit 20 halt dann eine Entgiftung. Mhm. Also es geht ja 3 Wochen halt und dann okay, ich verstehe. Wieso bist du denn, du hast Abitur gemacht, das ist auch ein toller Erfolg, wenn man das schafft. Wieso bist du dann in den Alkoholismus geraten? Ja, also erstmal mein Abitur war jetzt kein großartiger Erfolg, ist Abitur, aber war halt auch gerade noch so bestanden halt, da fing das dann auch besser an und dann, ja, das war halt so ungefähr die Zeit, wo es losging. Ich würde es auch nicht sagen, dass das wegen irgendwelchen Prüfungsstress oder sonstigen Problemen war, das war einfach mehr so die, ja, so Lust an der Freude halt, dass was kostet die Welt und dann da mal gucken und da mal gucken und dass es dadurch halt kam. Mit aber dann, ich meine, in dem Alter trinken ja viele gerne mal und feiern viel. Die werden aber nicht gleich Alkoholiker. Das heißt, du musst aber dann schon richtig zugelangt haben. Ja, das ist natürlich so Ansichtssache. Also natürlich, dass er auch immer erst, ja, ne, jetzt die Abiturphase oder halt Prüfungsphase halt und dann, wo das vorbei ist, dann halt entspannen, feiern und so weiter. Und ich habe irgendwann halt gemerkt, also mich haben schon halt vor den Abschlussprüfungen Freunde angesprochen und sagten halt, ja, das ist nicht mehr ganz. Was hast du denn getrunken oder wie viel hast du, was und wie viel hast du getrunken? Also dann so nach der Schule, die Zeit, habe ich FSJ gemacht. Knapp ein Jahr, ich habe knapp vorher aufgehört, dann war es am Schluss so halt, also am normalen Arbeitstag anderthalb Flaschen Wodka halt, ich bin halt doch eher Wodka-Trinker halt. Freiwilliges soziales Jahr, was hast du genau gemacht? Ich habe im Behindertenwohnheim gearbeitet. Und dabei hast du eine ganze Flasche Wodka am Tag gesoffen? Ja, das ist durchaus auch noch ein Aspekt, wofür ich mich schäme, zum einen, weil ich halt wirklich da Verantwortung habe. Aber ich muss auch sagen, in dem Rahmen, wie es mir möglich war, in dem Zeitraum, habe ich so viel getrunken halt, dass ich halt noch alles normal konsumieren konnte. Es ist damals alles gut gegangen, es ist nichts passiert. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch nie Zweifel gehabt, dass ich jetzt irgendwie jetzt da. Das war halt so irgendwann zum Standard geworden halt, so zum normalen Leben. Das liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Jetzt machen wir mal einen Schritt nach heute, 2014. Du bist 23 Jahre alt. Wie geht es dir heute? Ja, und zwar, ich habe dann halt anderthalb Jahre nichts getrunken nach der Therapie, 4 Monate. Und dann bis letztes Jahr, letztes Jahr März habe ich das erste Mal angefangen wieder zu trinken halt. Mhm. Alles noch so im Rahmen, das war halt eine... Oder ein Freund hat der Geburtstag halt und dann mal ein, ne? Also wie es so anfängt halt wieder. Ja. Und seitdem bist du wieder richtig dabei, bis heute? Nee, seitdem nicht. Also dann ungefähr ein halbes Jahr später fing es an, wo ich mit dem Studium, also ich habe dann nach der Schule, also FSJ gemacht, Therapie und sowas, erstmal nichts und dann halt irgendwann Erzieherausbildung ein halbes Jahr, bis ich dann zum Studium zugelassen wurde. Mhm. Letztes Jahr im September, Ende September. Ja. Ich will jetzt wissen, ob du jetzt noch richtig an der Flasche hängst. Ja. Ja. Heute auch, also, ne? Heute auch, ne? Bitte? Heute auch. Heute jetzt den Tag oder heute den vergangenen Tag. Hast du auch gesoffen? Ja, habe ich auch getrunken, ja. Heute hältst du das noch relativ in Grenzen halt, weil... Ich mag so ein bisschen in deinem Erzählen auch, dass du so ein bisschen fahrig erzählst. Das liegt sicher daran, dass du einen Alkoholspiegel hast. Und du studierst auch noch im Moment. Genau, also du hast sicherlich mehr Erfahrung darin als ich. Also ich habe heute was getrunken halt zum Beispiel und nochmal zur Ausgangsfrage. Also ich studiere seit letzten September halt, Ende September. Und schaffst du das denn überhaupt, das Studieren, wenn du immer zu Alkohol trinkst? Nee, schaffst du nicht. Ja, das schade sehr. Im Nachhinein natürlich ist abzusehen mit so einem Alkoholkonsum. Kannst du vergessen. Ich will nicht studieren. Nee, kannst du vergessen. Kannst du dein Studium in die Tonne kloppen, wenn du so weitermachst, Marco? Richtig. Und ich bin jetzt so in der ersten Phase halt dabei, weil wir hatten jetzt relativ bis Januar ein relativ entspanntes Leben halt an der Uni. Mhm. Und jetzt ging das halt los mit also Klausuren schreiben halt, ne? Oder Hausklausuren, sprich, die man zu Hause halt erarbeitet. Und das klingt mal so einfach für die, ja, für andere Leute halt, von wegen, ja, musst du halt zu Hause arbeiten, aber nee, das ist dann auch schon richtige Disziplin, disziplinierte Arbeit zu Hause, und da kann man nicht saufen oder andere Sachen nebenher machen. Wie viel trinkst du denn im Moment so? Ach, im Moment halt, um ja, so einen normalen Tag rüberzubringen, eine Flasche halt, also Wodka jetzt. Ja, schon. Das ist halt, wo ich sage, da geht's mir noch gut mit, und damit habe ich mich noch unter Kontrolle halt. Also ich jetzt nicht völlig in alte Verhaltensmuster zurückfalle. So, Marco, jetzt hast du mir deine Geschichte erzählt. Die ist ungewöhnlich, finde ich, für einen 23-Jährigen. Mir ist auch nicht ganz klar, warum, das weißt du wahrscheinlich selbst nicht, warum es überhaupt zu der Sucht kommt. Was dahinter, hinter jeder Sucht steckt ja etwas. Du hast schon Therapie gemacht, du hast auch schon da deinen Erfolg hingelegt, und jetzt hängst du wieder drin. Mhm. Und du klingst sehr vernünftig. Dankeschön, ja. Ja, aber das heißt doch, dass dir ganz klar ist, was ich dir jetzt sagen werde, ne? Ich finde auch, dass du dich dafür schämen musst, was da gerade abgeht. Aber das kann man auch wieder gut machen, indem du erneut einen Anlauf nimmst, in eine Therapie und in eine Entgiftung zu kommen. Dann brauchst du dich nicht mehr schämen, und dann muss es ja auch nicht mehr peinlich sein. Das ist schon richtig. Also, ich würde sagen, schämen tue ich fast allen vor meinen Eltern halt, weil die haben alles für mich getan halt immer, auch in der Zeit halt, und ich habe echt für die und natürlich auch für mich, das ist natürlich das ohne geht's nicht halt, aber ich habe es vor allem für mich getan, aber auch für meine Eltern halt. Ich glaube, dass wir einfach mal so haben, dass unsere so Eltern sagen, sie sind stolz auf einen, und ja, habe ich verpasst. Marco, eine ganz direkte Frage. Ja. Was gibt es Trauriges in dir, dass du mit Alkohol ertränken willst? Da kommen jetzt fast die Tränen, da muss ich ehrlich sagen. Alles, was ich gesehen habe, das sind vielleicht keine prekären Sachen für irgendwelche Außenstehenden, aber das ist was, das macht mich fertig. Hast du gerade gesagt, alles, was du gesehen hast, macht dich so traurig? Ja, natürlich nicht alles, aber doch vieles zwischenmenschlich, was ich denke, was einfach nicht geht, und auch halt, was ich vielleicht getan habe, sind natürlich solche Sachen, ne? Hast du denn mal was gemacht, für was du sehr bereust? Auch, also relativ im kleinen Rahmen, aber was man sieht, wo man dabei war, oder auch, muss ich ehrlich sagen, wo man auch mitgemacht hat, ne? Also ich will nicht aus dem Vornehmen, aber das waren solche untermenschlichen Sachen. Also da wird sich jeder für schämen. Und ich habe da mitgemacht. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde. Und dann, also jetzt nicht meine Eltern halt sich dafür schämen, aber das, wo ich sagen würde, das geht doch nicht. Sag mir mal ein Stichwort, was das ist, wo du da mitgemacht hast. Du musstest ja. Möchte ich ganz sagen. Bitte? Ich sag mal ganz ehrlich, halt so Menschen, die vielleicht nicht dem schönsten Ideal oder nicht dem sonst was Ideal, was mir in der damaligen Zeit entsprochen haben, habe ich niedergemacht, aber ach so. Radikal und grundlos auf jeden Fall. Also das ist weißt du, Marco, jeder Mensch hat seine dunklen Seiten. Und jeder hat schlimme Sachen in seinem Leben, schon mehr oder weniger schlimme Sachen gemacht, die er nicht hätte tun dürfen. Ich auch. Und da verschämt man sich. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man das erkennt, dass man das gemacht hat und dass man daraus lernt, dass man es nicht wieder macht. Und es darf keine Lösung sein, dass man sich in eine Sucht rettet. Dadurch macht man alles irgendwie noch schlimmer, denn du hast damals Menschen, anderen Menschen geschadet durch dein Verhalten. Jetzt schadest du sehr dir. Und das darf nicht sein. So kommt man aus dem Kreislauf nicht raus. Mensch, ich finde dich wirklich total nett, Marco, muss ich sagen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du jetzt wirklich den Arsch in die Hose kriegst und nochmal in eine Klinik gehst. Ja. Mehr gibt's eigentlich gar nicht zu sagen. Du musst in die Klinik. Du hast ein Abitur, du hast ein Studium, du riskierst alles im Moment, wenn du das weitermachst. Ja, ich kann ganz kurz abschließend halt sagen kann, ich habe wirklich alles gehabt, jegliche Unterstützung von der Familie, von Freunden und sonst was. Mhm. Ich habe es nicht gepackt und ich danke dir nochmal, also wirklich halt für deine Aufmerksamkeit, das tut dann wirklich gut und auch vor allem nur dein Team halt, was vielleicht manchmal nicht so in Erscheinung tritt halt, aber... Vielen Dank, dass du sagst. Jetzt ruft dich der Henning, mein Psychologe, nochmal an, dass er dir noch einige Adressen an die Hand gibt. Vielleicht kennst du sie schon, aber vielleicht kann's ja nicht schaden. Und da musst du selbst agieren und handeln, Marco. Dankeschön, Domian. Ne? Alles Gute von Herzen. Wir melden uns gleich nochmal. Ich auch, ja. Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Peinlich und Peinlichkeiten. Das Thema Sandra 23. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Sandra. Jetzt reden wir über das, was dir peinlich ist, oder? Ja, noch eine 23-Jährige in einer seltsamen Lebenssituation. Ja, genau. Der Marco war auch 23. Richtig. Ich habe keine Ausbildung und lebe noch bei meinen Eltern. Mhm. Und das ist halt einfach total unangenehm und peinlich in meinen Augen, weil das sollte nicht so sein. Mhm. Hast du denn einen Schulabschluss? Ja, ich habe eine mittlere Reife. Ja. Einen Durchschnitt von 2,6, also eigentlich ganz in Ordnung. Ist okay, genau. Ja, 2008 gemacht. Und wie kommt das, dass du dann immer noch zu Hause bist und nicht zum Beispiel eine Ausbildung machst? Ich war krank nach meinem Schulabschluss, wahrscheinlich aufgrund eines Meniskusrisses, der falsch behandelt wurde. Ach, wie schade. Dann versuchen wir sie aber nochmal zu kriegen, die Sandra. In der Hoffnung, dass nicht die nächste Leitung auch wegbricht. Barbara, 28, hörst du mich? Ja. Sehr gut. Hallo Domian. Barbara, dann reden wir jetzt schon weiter. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dich wie immer zu sehen. Jetzt höre ich dich auch mal. So, und das Thema heißt, das ist mir peinlich. Was ist dir peinlich? Ja, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ein HPV-Virus im Unterleib. Und das ist so eine Vorstufe vom Krebs. Und der ist bei mir auch schon... Im Endstadium quasi. Mhm. Das heißt, ich habe da immer mal diesen, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, diesen PAP 3D, PAP 4D, diese Abstriche, die man da machen muss. Ja. Und da habe ich halt immer die letzte, schlechteste Variante, die halt geht. Das ist dann immer, wir müssen noch 2-3 Wochen beobachten und dann wird dann immer gelasert und weggeschnitten und gemacht und getan. Gab es denn auch schon Operationen? Ja, 7 Stück. 7 Stück schon? Mhm. Ich habe also schon keinen Gebärmutterhals mehr. Den hat man so scheibchenweise entfernt. Ja. Und die Gebärmutter auch schon 2-mal leer gemacht, also von innen komplett. Mhm. Und das taucht halt immer wieder auf, dummerweise. Jetzt im Moment ist es im Griff. Mhm. Und ich habe halt dadurch ist dann die ganze Scheidenflora, die ganze drumherum ist natürlich ein bisschen durcheinander. Mhm. Und habe dann manchmal, das ist nicht immer so, manchmal wirklich einen sehr, sehr unangenehmen Ausfluss. Das ist mir selber auch unangenehm. Mhm. Ich rieche das dann auch, ich weiß auch nicht, welches Einbilder, manchmal meine ich, rieche das schon, bevor ich überhaupt die Hose aufgemacht habe, dann kriege ich das schon mit irgendwie und meistens habe ich dann auch recht. Also ich trage auch immer Slip-Einlagen. Also dieser Ausfluss ist sehr, sehr geruchsintensiv. Ja. Sehr. Mhm. Mhm. Und das Problem ist eigentlich, weil so kann man das ja alles toll verstecken, gibt es ja Slip-Einlagen, Deo. Weil beim Sex natürlich ist das dann ja auch, äußerst unangenehm. Das glaube ich. Bist du in einer Beziehung? Mhm. Ja. Ist schon lange? Jetzt fast 2 Jahre. Ja. Das heißt, dein Freund hat die ganzen Dramen bedingt durch die Krankheit mitbekommen. Und er weiß auch, was da los ist. Gab es denn auch schon Situationen, dass während der Sexualität der Ausfluss dann kam oder entstand? Oh ja. Das war dabei schon. Mhm. Wie reagiert dein Freund darauf dann? Ja, also erstmal die erste Reaktion, die ich natürlich merkte, klar, sein Glied ist dann in dem Moment ihm entglitten, wenn man das jetzt so freundlich ausdrücken kann. Der ist ins Badezimmer gelaufen, hat sich gewaschen. Also ich habe mich, ich glaube, so läuft das da, glaube ich, bei Prostituierten ab. Ihr hattet ja vorhin das Thema der Prostitution. Also ich glaube, so läuft das dann ab. Hallo? Und ja. Hallo? Ja, ja, das war gerade ein Rauschen in der Leitung. Wie gesagt, das war überhaupt total unschön. Der ist aufgesprungen und hat sich gewaschen und ich saß hier auf dem Bett und habe mich ganz scheiße gefühlt. Habt ihr denn dann überhaupt noch Sexualität? Ja. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, dass du immer Angst hast, das könnte wieder passieren und dass du ganz verkrampft bist und gar keine Lust darauf hast. Das ist das Problem, das fängt nämlich jetzt so langsam an. Dass ich da, wir sind jetzt schon mittlerweile so weit, dass ich immer versuche, es bei ihm quasi halt nur mit dem Mund zu machen und irgendwie drumherum zu kommen, weil ich halt immer irgendwie Angst habe jetzt, dass, wenn er da mit mir was macht, dass da wieder ein Geruch aufkommt. Mhm. Er küsst mich auch untenrum nicht mehr und sowas alles, was mir auch total fehlt und mich da auch traurig macht. Er ist dann rausgelaufen? Du hast als Frau dann auch einfach irgendwie Komplexe, ne? Mhm. Ja, natürlich. Na klar. Ich sehe eigentlich relativ gut aus, weil ich bin so, würde ich sagen, so mit 1,78 und 56 Kilo und Köpfchengröße 70C und tralala, ich erfülle also eigentlich genau das Klischee, was man toll finden sollte. Oder viele vielleicht. Und dann hast du da so ein Handicap, ne? Sprecht ihr denn miteinander über dieses Problem? Du und deine Frau? Nee, ist das unangenehm. Dir ist das unangenehm? Ihm ist das unangenehm. Ihm ist das unangenehm. Wenn du davon anfängst, will er gar nicht darüber sprechen. Nee, er sagt, ich soll zu meinem Arzt gehen. Was? Er sagt, ich soll mit meinem Arzt darüber reden. Na gut, aber er ist sein Freund und du redest mit ihm ja über andere Dinge als mit deinem Arzt, aber er will es offensichtlich nicht. Ihm ist das total unangenehm, das ganze Thema. Aber grundsätzlich die Frage, Barbara, das klingt ja schon sehr ernst, was du da beschreibst, auch der Fortschritt der Erkrankung. Gibt es eine Hoffnung, dass man diese Erkrankung richtig in den Griff bekommt oder sogar therapieren kann? Nee, also eine Therapie gibt es dafür nicht. Meine Eltern haben das quasi versäumt, in meiner Jugend diese Impfung da zu machen. Heute weiß man das, heute werden die Mädels alle frühzeitig geimpft mit 12 Jahren gegen diesen HPV-Virus, dann ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, was bei mir so aktuell war, halt nicht so mega bekannt. Ja. Und ja, meine Eltern sind da sowieso so bloß keine Tabletten, keine Medizin und sowas. Das geht alles von alleine wieder weg. Man kann es halt immer wieder nur wegschneiden und immer wieder wegoperieren und irgendwann ist dann die Option Gebärmutter weg und dann ist es ja auch weg. Mhm. Na, dann taucht es auch nicht mehr auf. Ist dieser Krebs denn, ist das ein sektoraler Krebs, der ausschließlich innerhalb des Unterleibs stattfindet? Besteht die Gefahr, dass er streut in andere Organe? Nein. Das nicht. Der bleibt nur da, der sitzt nur da in den Zellen drin. Der ist auch verkappt, also der wandert jetzt nicht durch meinen Körper oder sowas. Der befindet sich nur im Gebärmutterhals, am Gebärmutterrand und in der Gebärmutter selber. Mhm. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Gebärmutter ganz rausgenommen wird. Und dann aber wärst du krebsfrei, ist das richtig? Dann ist es weg, genau. Ja, aber dann kannst du natürlich nie Kinder kriegen. Kann ich keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Ja. Wäre denn dann das Problem mit dem Ausfluss auch erledigt? Das hoffe ich, das weiß ich jetzt so gar nicht. Ja. Aber ich denke schon, ja klar, weil dann ist ja auch die ganze Apparatur weg. Ich gehe davon aus, dass es dann auch erledigt wäre. Gehst du davon aus, dass man das kurz oder lang wird machen müssen? Also der Doktor, wenn ich ihm da so vertrauen kann, sagt er so mit 37 war es das dann. Für mich. Ich bin jetzt 28. Könntest du denn jetzt schwanger werden? Ginge das? Ja, das ging. Ja, das kann ich gut verstehen, Barbara, dass dir das peinlich ist und dass du da verkrampft bist. Und wenn dein Freund nicht mal darüber redet, was ich sehr, sehr misslich finde, denn er könnte die Spannung sehr aus der Luft nehmen, wenn er ein bisschen was sagen würde, wenn er sich dazu äußern würde. Aber so ist ja alles unausgesprochen, wabert das so zwischen euch hin und her, dieses Thema. Ich musste ganz lange auch ich habe immer gesagt, was hast du denn? Hast du jemand anders? Und was ist denn? Und tralala, weil ich halt immer gedacht habe, der hätte das nie bemerkt, weil ich mal hergegangen bin, mich wirklich mit ich habe den Duschkopf abgemacht und hab mich richtig ausgespült von innen. Und habe dann halt mit ihm geschlafen gemacht und getan. Und trotzdem ist es dann halt so, klar, wenn man dann wir sind ja auch junge Menschen, ne? Wir sind dann nicht nach 10 Minuten fertig hier, dann passiert das schon mal. Ne? Und je nachdem, wenn der dann mit seinem Kopf nach unten abgetaucht ist und da irgendwie mich da küssen wollte und so weiter, ja, dann hat er das bemerkt und dann war der auch relativ schnell wieder oben und dann ja, war natürlich auch der Zustand seines Penis dann auch dementsprechend. Und die Stimmung? Und ich hab das erstmal gar nicht realisiert und hab dann halt einfach irgendwann so nachgefragt, warum willst du nicht bei mir schlafen, was manchmal falsch ist, irgendwas. Und dann sagt er das, weil ich empfinde den Geruch jetzt nicht als so dramatisch, also ich stink jetzt nicht oder so. Klar riecht man, das ist eine Vagina, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, hey, das ist ein Fischkutter oder so, das gibt's auch nur wieder nicht, ne? Kennt man ja diese Beschreibung. So dramatisch empfinde ich das gar nicht, vielleicht ist er doch einfach empfindlicher als ich. Vielleicht. Wie auch immer oder wie ich. Hast du denn mit deinem Arzt mal darüber gesprochen, ob man da vielleicht auch irgendwie was, zumindest vor dem Sex, irgendein Zäpfchen geben kann, das den Geruch neutralisiert oder ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt? Nee, also mein Arzt hat gesagt, dass was ganz wichtig wäre, dass er halt auch drauf achtet und ich genauso, dass hier alles quasi sauber ist, weil wir haben eine Katze und einen Hund, dass halt hier nicht irgendwie Katzenhaare, Hundehaare irgendwo rumkleben und noch zusätzlich da reinkommen, in Anführungsstrichen. Also es gibt keinen Trick, diesen Geruch zu neutralisieren. Das gibt es nicht. Es gibt da Vaginalpräparat, das ist so ein Vagi-C, das ist auch wirklich mit Vitamin C. Das kann ich immer nehmen zur Unterstützung, dass diese Flora im Gleichgewicht ist, dass sie halt nicht überreagiert. Und dann riecht das natürlich auch gut. Nur ich kann ja auch nicht hergehen und mir immer wochenlang diese Tabletten in den Unterleib natürlich nicht. Stopfen, weil die Krankenkasse bezahlt das auch nicht. Ja, das muss ich selber bezahlen. Barbara, das tut mir sehr leid. Ich kann nur hoffen, dass dein Freund da ein bisschen bereiter wird zu sprechen. Denn das ist die halbe Miete, dass man sich da austauscht. Und dass es dir besser geht und dass der Ausfluss vielleicht ein bisschen nachlässt. Aber ich kann das gut verstehen und eine richtige Lösung gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Außer die Hoffnung zu sehen, dass sich der Gesundheitszustand auch ein bisschen stabilisiert und besser wird. Liebe Barbara. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass du vielleicht, ihr habt nicht zufällig irgendwie das schon mal häufiger gehört von Damen oder so? Nee, haben wir noch nicht so oft gehört. Wir können uns aber mal ein bisschen schlau machen. Vielleicht finden wir noch ein paar Infos für dich und rufen dich dann gleich nochmal an. Ah, das wäre super. Das versuchen wir mal, Barbara. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, neuer Versuch mit unserer Sandra von gerade. Ja, genau. Du warst plötzlich weg. Ja, es hat klack gemacht, dann war ich weg. 23. Richtig. Also, du hast gerade erzählt, dass du noch zu Hause wohnst. Keine Ausbildung habe. Keine Ausbildung, mittlere Reife, aber eine ordentliche mittlere Reife hast. Genau. Es ist so, dass ich einen Meniskusriss hatte, kurz vor meinem Schulabschluss. Der wurde operiert. Genau, da waren wir gerade stehen geblieben. Genau. Dann wurde es auch ganz kurz besser und danach dramatisch schlechter mit dem Knie. Und es konnte mir keiner sagen, woran es liegt. Und irgendwann war es dann so, dass ich im Grunde fast nur noch im Bett liegen konnte, ein bisschen mit Krücken gehen, aber auch nicht viel. Ach so. Und bis ich dann einen Arzt gefunden habe, der mich behandeln wollte, weil der Erste hat gesagt, warten Sie, bis Sie Mitte 30, Anfang 40 sind und lassen Sie sich dann ein neues Knie machen. Die sind auch lustig. Du bist 23, warten Sie mal, bis Sie Anfang 40 sind. Ja, da war ich 18 oder 19. Witz ist das. Ja, und dann habe ich irgendwann einen gefunden, der hat das dann in mühevoller Kleinarbeit wieder halbwegs hinbekommen. Ja, aber dann stand ich da und wusste erstmal nicht so genau, was ich überhaupt mit mir und meinem Leben anfangen wollte, weil ich kann jetzt wieder gehen, aber das Knie wird nicht mehr perfekt. Seit wann kannst du denn wieder richtig gehen und dich bewegen? Also richtig gehen, komplett ohne Krücken, würde ich sagen, so seit 2,5 Jahren. Aber in diesen 2,5 Jahren hättest du doch was unternehmen können, dass du zum Beispiel eine Ausbildung bekommst? Ja, ich habe dann erstmal einen Nebenjob angenommen, weil ich mir erstmal darüber im Klaren, weil ich mir erstmal klar werden wollte, was ich jetzt machen möchte, weil das, was ich vorher machen wollte, das geht nicht mehr. Was wolltest du machen? Ich wollte irgendwie in den Bereich Tierpflege gehen oder Krankenpflege und das bekomme ich körperlich nicht hin. Das geht nicht. Ja, und habe mich dann irgendwann halt angefangen, für 2013 habe ich mich dann beworben. Für was? Diverse kaufmännische Berufe. Ja. Nichts bekommen. Ja. Ja, und jetzt 2014 sieht so aus, als wäre es dann wieder genauso. Aha, also die Lage ist so, dass du dich schon ständig bewirbst? Ja, also ich habe jetzt für dieses Jahr, denke ich, so 100, 110, 20 Bewerbungen geschrieben. Echt, ist es so schwierig? Wohnst du denn auf dem Land? Nee, also ich wohne ziemlich nah bei Köln, habe mich beworben deutschlandweit außer Bayern. Mhm. Ja. Und wärst auch bereit, dann irgendwo weiter weg nach Ostdeutschland zu gehen, nach Norddeutschland, wohin auch? Ja, wenn ich das finanziell dann gestemmt bekommen würde, ja, weil Hamburg zum Beispiel würde bei den teuren Mieten einfach schwer werden mit einer Ausbildungsvergütung, aber... Sandra, als du vorhin angerufen hast und das gesagt hast, ne, da dachte ich, ja, der Sandra ist das peinlich, weil die faul zu Hause sitzt und sich von Mama bekochen lässt. Aber jetzt hast du da deine Geschichte erzählt. Du warst krank, da ging es ja gar nicht anders und jetzt hast du eben Pech. Warum ist es dir dann so peinlich? Ich stehe einfach nicht auf eigenen Beinen. Das sollte eigentlich anders sein. Ich meine, ich weiß, dass es nicht komplett meine Schuld ist, weil ich brauche wen, der mir eine Chance gibt. Aber das ist mir trotzdem unangenehm. Ich meine Familientreffen, weil ich weiß, irgendwer wird fragen, ob es was Neues gibt. Ja, alle fragen, was machst du denn? Vielleicht andere Leute in deinem Alter, die haben die Lehre schon fertig. Und, ja, genau, dann ist da meine Cousine, die ist ein Jahr jünger als ich und hat ihre Ausbildung so genial abgeschlossen, dass sie ein halbes Jahr vom Arbeitgeber aus nach England konnte. Und ja. Das kann ich verstehen. Das wäre mir dann auch unangenehm. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das wirklich so will und man hat erstmal Pech gehabt und jetzt hat man wieder Pech, dass man nicht genommen wird. Ja. Da muss man dann halt wirklich ganz, ganz zäh am Ball bleiben und es immer und immer und immer wieder versuchen. Bewirbst du dich denn nur ausschließlich in diesem kaufmännischen Bereich? Das Problem ist halt, dass ich körperlich nicht alles machen kann. Es gibt vieles, was mich interessiert, aber... Da was zu finden, also kaufmännisch meine ich jetzt nicht Einzelhandelskauffrau, sondern halt wirklich alles von Kauffrau für Büromanagement, Personaldienstleistungen, Speditionskauffrau, das würde ich am liebsten machen. Ja, es wäre ja schön, wenn es irgendwas wäre, was so auch vielleicht deinem Grundinteresse entspricht, dass du irgendwas im Bereich wirklich Tiere und ja vielleicht auch im Pflegebereich auf dem Büro arbeiten könntest. Ja, also ich sag mal, wenn ich erstmal eine gute Ausbildung habe, dann stehen mir danach mehrere Türen offen. Dann kann ich ja schauen, was ich mache. Was machst du denn überhaupt so den ganzen Tag, außer Bewerbung schreiben? Oh, also ich habe einen Nebenjob in der Kinderbetreuung. Ja. Da bin ich mal häufiger, mal weniger. Das ist, im Grunde ist es wie Babysitten, nur in Pflegefamilien. Mhm. Stehen deine Eltern denn zu dir nach wie vor? Ja. Also da kriegst du keinen Druck oder schlechtes Gewissen von denen gemacht? Nee, aber man geht sich natürlich schon manchmal auf den Senkel, aber alles in allem stehen sie schon zu mir, Gibt es enge Freundinnen, die du auch noch von früher hast, die trotzdem noch bei dir sind, an deiner Seite? Das meine ich, um ehrlich zu sein, weil da sehe ich halt auch, die haben Erfolg, die studieren jetzt, die machen dieses und jenes und... Ich mache mich dann selber schlecht. Ich verstehe. Und gehst denen vielleicht sogar aus dem Weg? Ja, ich weiß, dass sie mich nicht meiden, aber du meidest sie? Ja. Mensch, Sandra, die Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir wirklich, ich kann dir gar nichts anders sagen, als dass ich dir ganz, ganz, ganz viel Glück wünsche. Und ich glaube aber, wenn man so wirklich will und am Ball bleibt, dann wird das auch was werden. Und dann wird es irgendwann auch richtig gut und du kannst dich freuen und froh sein. Ja, ich hoffe, danke. Ich drücke dir die Daumen. Alles Liebe, Sandra. Ja, dir tschüss. Auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.